Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Urbach. Herzlich willkommen zu Ohrensausen. Heute wird's kriminell. Der Vorspann ist ebenso legendär wie die Musik. Blaue Augen, ein fixierendes Fadenkreuz, schließlich der laufende Mann auf regennassem Asphalt. Knapp 30 Sekunden, die seit dem 29. November 1970 für ein Millionenpublikum zur festen Sonntagabendunterhaltung gehören. Heute, genau 40 Jahre und beinahe 800 Folgen später, ist der Tatort ein festes Fernsehritual, für das sich jede Zuschauergeneration neu begeistern kann. Hören Sie dazu heute den Beitrag von Kai Jürgens, 40 Jahre Tatort, wenn der Krimi zum Kult wird. Am Anfang war das Stahlnetz. Krimis hatten im Fernsehprogramm von Anfang an ihren festen Platz und konnten sich auf eine treue Anhängerschaft verlassen. Bis heute ist die Serie Stahlnetz berühmt, deren 22 Originalfolgen zwischen 1958 und 68 entstanden und auf authentischen Fällen basierten. Die ARD suchte nach einem Konzept, um den außergewöhnlichen Erfolg von Stahlnetz fortschreiben zu können, auch um der populären ZDF-Serie Der Kommissar Parodie zu bieten. Der Dramaturg Gunther Witte entwickelte dann für den WDR das Tatortkonzept, dessen Grundzüge bis heute gelten. Wechselnde Schauplätze, unterschiedliche Ermittlerteams, nachvollziehbare und realitätsnahe Fälle. Die Verteilung auf mehrere Städte hatte nicht zuletzt handfeste Gründe. Die Produktionskosten ließen sich so auf die Landessender verteilen. Tatsächlich aber profitiert der Zuschauer bis heute davon, da unterschiedliche Orte für wechselndes Lokalkolorit sorgen. Und auch der regelmäßige Austausch der Ermittlerteams hat sich bewährt, schützt diese Regelung doch davor, einen Handlungsstrang zu Tode zu reiten, wie es in US-Fernsehserien so oft passiert. Doch das ist nicht alles. Der Tatort verjüngt sich auch regelmäßig in der Optik und in der Art, wie die Geschichten erzählt werden. So werden aktuelle Entwicklungen in Kameraführung, Schnitt und Montage eingesetzt. Auch die Themen haben sich über die Jahre stark gewandelt. Waren frühe Folgen vom klassischen »Wer hat's getan?« geprägt, geht es heute um aktuelle gesellschaftliche Problemfelder. Ob Kinderpornografie oder Ausländerfeindlichkeit, kein Eisen ist dem Tatort zu heiß. Taxi nach Leipzig und weiter. Die frühen Folgen. Können Sie mir sagen, wo die Robert-Blum-Straße ist? Robert-Blum-Straße, gehen Sie hier links runter und dann die zweite Straße rechts. Danke. Als am 29. November 1970 Taxi nach Leipzig ausgestrahlt wurde, konnte niemand ahnen, welche Erfolgsgeschichte damit angestoßen werden würde. Kurioserweise ist diese Folge aber gar nicht die erste, die gedreht wurde. Tatsächlich gab es die Figur des Kommissars Trimmel, die von Walter Richter gespielt wurde, bereits vorher. Schon 1969 wurde Exklusiv ausgestrahlt, ein Film, der nachträglich als Folge 9 in die Tatortreihe integriert wurde. Auch Taxi nach Leipzig stand ursprünglich für sich. Und noch etwas war damals anders als heute. Paul Trimmel war zuerst eine Romanfigur. Sie wurde von Friedhelm Werremeyer erfunden und löste weit mehr Fälle als die 11, die bis 1982 innerhalb der Reihe Tatort verfilmt wurden. Der spätere Versuch, Trimmel durch einen anderen Darsteller zu einer eigenständigen Serie zu verhelfen, scheiterte jedoch. Walter Richters Spiel blieb unerreicht. Also ich will Ihnen mal was erklären. Ne? Ein Steakbraten, ne? Das kann wirklich jeder, aber eine Frikadelle, dafür braucht man Erfahrung. Eine Frikadelle darf außen nicht verkrustet sein und auch nicht zu hell. Schlechte Frikadellen sind matschig oder knochenhart, wenn man sie anfasst. Die meisten sind auch viel zu groß, sind weich und lappig wie ein Pfannkuchen. Muss klein sein und fast rund. Nur ein bisschen abgeplattet. Außen kross und innen gerade eben noch durch, so wie die. Bis heute bekannt ist auch die Figur des Heinz Haferkamp, der von Hans-Jörg Felmy verkörpert wurde. Von 1974 bis 80 ermittelte er 20 Mal in Essen. Der passionierte Frikadellenliebhaber, der gern Jazzplatten hört, ist vom Typ her eher Einzelgänger mit charismatischer und ungebrochener Persönlichkeit, trotz der Scheidung, die irgendwann in seiner Biografie stattgefunden hat. Kommissar Haferkamp gehörte auf Anhieb zu den beliebtesten Tatortermittlern und verteidigt diese Position bei Umfragen bis heute, obwohl sein letzter Fall Jahrzehnte zurückliegt. Hauptkommissar Schimanski. Ja, Oberstaatsanwalt. Ja. Ja, ich werde Santana ausrichten, zwei Karten an der Aktenkasse. Über eine Karte. Nein, keine dritte Karte, hier nicht in die Oper. Ich meine, ich gehe heute Abend ins Theater. Ja, trotzdem vielen Dank. Wiedersehen, Oberstaatsanwalt. Ja, wiedersehen. Ich werde hier noch wahnsinnig, du. Einen völlig anderen Ermittlertyp verkörperte Götz George als Horst Schimanski. Lässig gekleidet und mit rauen Sprüchen zog mit Schimanski eine neue Type in die deutsche Fernsehunterhaltung ein. Unkonventionell, antibürokratisch, fast anarchisch. Und was ist das hier? Ein Clara oder Gin oder was? Nee, Wasser. Du denkst doch nur an Saufen, Schimanski. Ja, kein Wunder, was bleibt dann schon übrig? In diesem beschissenen Job. Zwischen 1981 und 91 wurden 29 Folgen mit George ausgestrahlt. Zwei schaffen es sogar ins Kino. Später kommt es unter dem Titel Schimanski zu weiteren Fällen. Du, ja? Du gib doch zu, du, da war doch nichts zwischen euch, ne? Komm, dann. Die wollte mich wollte ausnocken, das ist alles. Ja, falls sie sich beruhigt. Ja. Was ist los? Wo gehst du hin? Erst in die Kneipe, dann in die Reinigung, oder? Oder zuerst in die Reinigung, dann in die Kneipe? Ja. Ach nee, du lebst. Arbeitsteilung. Ich verstehe sowieso nichts vom Fußball. So wie man sich Schimanski nicht ohne seinen in vielen Dingen gegensätzlich angelegten Partner Christian Tanner vorstellen kann, so lässt sich auch die Figur des Paul Stöver nicht ohne Peter Brockmüller denken. Dabei ermittelte Manfred Krug alias Stöver ab 1984 zunächst allein, bis 86 dann Charles Brauer als Brockmüller hinzukam. Gemeinsam brachte es das Team bis zum Jahr 2001 auf 37 Folgen und ihr Erkennungszeichen waren die gemeinsamen Gesangseinlagen. Die exzentrische Note, die hier durchscheint, ist auch einigen aktuellen Tatortermittlern durchaus zu eigen. Holm, Odenthal, Bartitsch, schlagkräftige Ermittler von heute. In den ersten Jahren ermittelten fast ausschließlich Kommissare am und im Tatort. Und heute? Die Frauen kommen, und zwar gewaltig. Seit 2002 ermittelt Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm für das LKA in Niedersachsen. Danke, tschüss. Erste Tatortkommissarin war allerdings Nicole Hesters als Mainzer Kommissarin Buchmüller. Ab 1978 wurden 3 Folgen mit ihr produziert. Charlotte Lindholm ist eine sehr nuancenreiche Figur, deren Privatleben in den Episoden immer wieder thematisiert wird. Auch sind die Folgen miteinander verzahnt. Die meisten Auftritte als Kommissarin hatte bislang Ulrike Volkerts als Lena Odenthal. Über 50 Folgen seit 1989, davon mehr als 40 mit Andreas Hoppe als Assistent Mario Kopper. Entschuldigen Sie, Herr Thiel, haben Sie eine Ahnung, wo der Professor ist? In meinem Bett, wenn Sie es genau wissen wollen. Betont eigenständig wartet auch der Münsteraner Tatort auf. Die Fälle selbst geraten auf Kosten markanter Rededuelle zwischen Kommissar Frank Thiel und Gerichtsmediziner Professor Karl Friedrich Börne oft in den Hintergrund. Axel Prahl und Jan-Josef Liefers setzen das mit sichtlicher Spielfreude um. Dabei ist die unterschiedliche Konzeption der Figuren, die Erdverbundenheit gegen Snobismus setzt, zweifellos eine große Hilfe. Doch auch Professor Börne schlägt mal über die Stränge. Die Nebenwirkungen sind nicht halb so schlimm wie bei gesalzener Butter. Die sollten Sie in Ihrem Alter übrigens nicht mehr essen. Woher wissen Sie denn, dass ich gesalzene Butter esse? Ich habe ja neulich ein Stück aus Ihrem Kühlschrank geliehen. Wie bitte? Sie waren in meiner Wohnung? Ja. Während meiner Abwesenheit? Nein, Sie haben geschlafen. Ja, und wieso klingeln Sie da nicht, wie jeder normale Mensch auch? Ich wollte Sie nicht wecken. Achso, das ja, jetzt haben Sie sich doch nicht so. Ich habe Ihnen noch ein Stück ungesalzene Butter zurückgelegt. Wie bitte? Sie waren noch mal drin? Ja, natürlich, ich bin doch kein Butterdieb. Nicht vergessen werden dürfen die Teams aus München und Köln. Ivo Bartitsch und Franz Leitmeier, dargestellt von Miroslav Nemec und Udo Wachtfeitel, haben bereits 55 Fälle hinter sich. Mit 47 Folgen sind ihnen Max Ballauf und Freddy Schenk, gespielt von Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär, aber dicht auf den Fersen. Wiedersehen macht Freude. Kult-Episoden. Nicht nur die Ermittlerteams erfreuen sich großer Beliebtheit, es gibt auch Episoden, die unterdessen Klassikerstatus, Kultstatus genießen. Hierzu gehören natürlich nicht wenige Schimanski-Episoden, allen voran der Auftakt Duisburg-Ruhrort vom 28. Juni 1981. Doch es kam schon 1973 zu einem Ausnahmetatort. Er hieß Tote Taube in der Beethovenstraße, wurde von dem Amerikaner Samuel Fuller geschrieben und in englischer Sprache gedreht. In den USA lief er auch im Kino. Das deutsche Publikum reagierte auf den experimentell angelegten Film, in dem Zollfahnder Cressin nur in den ersten Minuten die Hauptrolle spielt, ablehnend. Dennoch wird er bis heute als formales Experiment gerühmt. Die Musik dazu stammte übrigens von der deutschen Krautrock-Avantgarde-Gruppe Can. Berühmt wurde ebenfalls Reifezeugnis aus dem Jahr 1977. Der sechste Tatort des später durch Hollywood-Produktionen weltberühmt gewordenen Regisseurs Wolfgang Petersen gab den Startschuss für die Karriere von Nastassja Kinski. Die Tochter von Klaus Kinski drehte nachfolgend mit Wim Wenders, Roman Polanski und Francis Ford Coppola. Doch auch inhaltlich erfreut sich die Folge, die mit einem Lehrer-Schülerinnen-Verhältnis ein klassisches Thema umsetzt, nicht zuletzt dank freizügiger Szenen großer Beliebtheit. Glücklich sein beginnt immer ein wenig über der Erde. Was? Ein Vers von Karl Kroloff. Die Hausaufgabe für die 11a-Morgen. Einen Neuanfang versuchte hingegen 2008 auf der Sonnenseite. Kriminalhauptkommissar Cenk Batu ist nämlich konsequent als verdeckter Ermittler unterwegs, was die Konzeption der Reihe aufbricht. Außerdem stellt Mehmet Kurtulus den ersten türkischstämmigen Hauptermittler dar. Die Kritik feierte den spannenden Fall als rundum erneuerten Tatort und verglich ihn in seiner Neuartigkeit mit dem ersten Auftritt von Horst Schimanski. Was gibt's? Das ist Dennis Nesrem, der Neffe von Tunçay Nesrem. Hat gestern auf offener Straße ein Messer in den Rücken bekommen. Blöd für ihn. Er hat's überlebt. Krimi kurios. Was es sonst noch gibt? In 40 Jahren kann viel passieren. Ein Kuriosum ist beispielsweise die Folge Haie vor Helgoland aus dem Jahr 1984, die das Debüt von Kommissar Stöver markiert. Die Filmhandlung diente als Vorlage für einen realen Raubüberfall. Das war von den Machern zweifelsohne nicht beabsichtigt. Ungewöhnlich ist auch »Wat recht is, mut recht blieben«, eine vom NDR gedrehte Episode, in der das Lokalkolorit sprachlich so dominant wurde, dass Untertitel zum Einsatz kamen. Seither wird in den Tatortfolgen verstärkt Hochdeutsch gesprochen. Leider. Politikerreaktionen gab es übrigens auch. Tatorterfinder Gunther Witte erinnert sich an Franz Josef Strauß. Der schickte 1975 nach dem SFB-Tatort Tod im U-Bahn-Schacht dem Intendanten ein Fernschreiben und bezeichnete den Krimi darin als Banditenfilm aus Montevideo mit Bordelleinlage und verdonnerte gleich das ganze Genre. Wir haben darüber Tränen gelacht. Grundsätzlich gilt übrigens, dass nur Tatorte der jüngsten 10 Jahre wiederholt werden. Ältere Episoden sind meist speziellen Filmnächten vorbehalten. Allerdings gibt es auch eine Reihe von Folgen, die aus juristischen oder künstlerischen Gründen gar nicht mehr gezeigt werden dürfen. Es handelt sich dabei allerdings bloß um ein halbes Dutzend, darunter die Lindholm-Episode »Wem die Ehre gebührt« aus dem Jahr 2007, die wegen möglicher Verletzung religiöser Gefühle in Misskredit geriet. Doch manchmal werden solche Episoden auch überarbeitet oder Jahre später neu geprüft und als unbedenklich eingeschätzt. Dazu gehört auch die Schimanski-Folge Blutspur, die nach ihrer Erstsendung 1989 einige Jahre nicht wiederholt worden war, nun aber wieder gezeigt wird. Doch es gibt auch Tatortfolgen, die in Deutschland noch nicht gesendet worden sind. Grundsätzlich ist die Serie eine Gemeinschaftsproduktion zwischen ARD, dem österreichischen Rundfunk und zeitweilig auch dem Schweizer Fernsehen. Zwischen 1985 und 1989 hat der ORF im Alleingang 13 Episoden produziert, deren Erstsendung ausschließlich in Österreich ausgestrahlt wurde. Erst später gelangte die eine oder andere Folge nach Deutschland, was sie für Liebhaber der Serie natürlich zu Sammlerstücken macht. Zu offiziellen Tatorten werden sie nicht gezählt. Abend. Guten Abend, das ist da euer Kaninchen. Das war's von meiner Haustür. Wie kommt das Kaninchen zu dir? Es riecht nach Gas. Was ist denn hier los? Hallo. Ja, wollt ihr uns denn alle in die Luft jagen? Das müssen die Heizungsmonteure gewesen sein. Die waren heute hier und ich hatte schon das Gefühl, die waren besoffen, als sie kamen. Erstatt der Anzeige. Solche Leute arbeiten im falschen Beruf. Gib dem Kaninchen eine Möhre extra. Es hat uns das Leben gerettet. Nicht vergessen werden sollen zum Schluss aber die vielen Gastauftritte. Ob Udo Lindenberg oder die Toten Hosen, Bertie Vogts, Reinhold Beckmann oder James-Bond-Darsteller Roger Moore. Sie alle verliehen und verleihen dem Tatort zusätzliche Aufmerksamkeit. Und nicht nur die legendäre Titelmelodie von Klaus Doldinger, auch die Musik in einzelnen Folgen erreichte teilweise große Popularität. Darunter Stücke von Frank Duval, Chris Norman oder dem lang vergessenen Horror-Elektronik-Duo Warning. In einigen Fällen wurde die Musik einer bereits erschienenen LP entnommen, mal extra für den Tatort komponiert oder abgeändert. Bis heute bekannt ist Das Mädchen auf der Treppe von Tangerine Dream und natürlich das Stück, das Klaus Lage 1990 Kommissar Horst Schimanski auf den Leib geschneidert hat. Hand in Hand. Faust auf Faust! Und wie geht es weiter? Über ein Dutzend Ermittlerteams gibt es im Jubiläumsjahr 2010. Doch neue Charaktere warten schon. Gespielt unter anderem von Ulrich Tukur, Barbara Philipp, Joachim Kroll und Nina Kunzendorf. Und für den Kieler Tatort um Kommissar Borowski, der nun durch die unkonventionelle Sarah Brandt alias Sibel Kekili Verstärkung erhält, hat kein Geringerer als Henning Mankell Drehbuchideen beigesteuert. Es bleibt also spannend beim Tatort. Im 40. Jahr und auch darüber hinaus. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Weitere Infos sowie alle Podcasts finden Sie auf audio.wissen.de.